U-Bahn-Hafen. Ein Seitenkanal umfließt eine trapezförmige Insel, auf der aus- und eingeladen wird. Hebebrücke, Brücken und Kräne sind am Werk. Gen Norden, aber hinterm Wasser, erstreckt sich ein Schlachtfeld von Erdarbeiten, Abbruch und Aufbau, Ruinenstadt und werdende Stadt. Das ganze Gebiet des früheren Luisenufers, vom ehemaligen Engelbecken bis zum Weiland-Torbecken, ist trockengelegt worden, um einer großen Avenue Platz zu machen, die von Norden nach Süden gebaut wird. Angelockt von dem Chaos aus Sand und Schutt gehen wir ein Stück in der Richtung nach dem Kottbusser Tor zu. Da wird gerade an der Hochbahn umgebaut und wir geraten unter ein grelles Netzwerk männig-roter Eisenträger.